oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge. Freitag, der 3. Februar, 20.35 Uhr, Zeitpunkt der Aufnahme. Und es ist auch die Folge für diesen 3. Februar, den Freitag. Bevor ich das am Ende der Folge vergesse, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf, trinkt nicht zu viel, fahrt vorsichtig. Ja, passt einfach auf euch auf. So. Es geht um eine iOS-App, wer hätte es gedacht, nämlich um die App Wild Weather. Das Wetter wird von Hand gezeichnet. Erstens, ein wunderschönes Icon mit einem Hirsch. Gefällt mir. Hätte auch ein Eichhörnchen sein können. Dann hätte es auch den, der Sprechkabine auch vielleicht noch besser gefallen. Ich weiß gar nicht. Nein, die haben darüber natürlich nie gesprochen. Das war jetzt ein Podcaster-Scherz, ein interner gewissermaßen. Universal App, 1,99 Euro teuer. Versionsnummer 2.0 liegt vor, 12,9 Megabyte groß. Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert iOS 9.0 oder neuer. Und hat bei 10 Bewertungen, Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese die Beschreibung vor. Das Wetter sehen wie nie zuvor. Wild Weather kombiniert handgezeichnete Illustrierungen mit präzisen Wettervorhersagen. Mit dutzenden handgezeichneten Illustrierungen verbindet Wild Weather ihren Standort, die Uhrzeit und die aktuellen Wetterbedingungen. Mit bunten Landschaften und erstaunlichen Animationen wird sie diese App überraschen. Inhalte. Handgezeichnete Illustrierungen für jedes Wetter. Hochvision für detaillierte Wetterinformationen. Detaillierte Vorhersage für die nächsten 24 Stunden. Präzise 5 Tage Vorhersagen. Nach links wischen, um einfach zahlreiche Standorte hinzuzufügen. Unglaubliche animierte Wetterbedingungen. Das örtliche Wetter von heute. Temperatur, Niederschläge, Windgeschwindigkeit und Richtung. Bunte Landschaften und Wildtiere. Schöner Tag und makellose Nachtszene für alle Wetterbedingungen. Zwischen Celsius und Fahrenheit hin und her wechseln, nutzt Forecast.io mit angesammelten Wetterdaten, um Ihnen eine möglichst präzise Vorhersage zu bieten. Das ist schon mal gar nicht so schlecht mit Apps, die auf Forecast.io hin zugreifen. Habe ich bis jetzt schon gute Erfahrungen gemacht, obwohl eigentlich, also wenn es um Genauigkeit und Informationen zum Wetter geht, eigentlich nichts an Weather Pro heranreicht. Ich glaube, Weather Pro heißt es nicht. Ja, Weather Pro. Wild Weather ist so eine App, wo ich sagen muss, deswegen liebe ich iOS. Die ist einfach schön. Die hat kein, also sie hat ja auch relativ detaillierte Prognosen, noch Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeiten, woher der Wind kommt, Vorhersage für 5 Tage, genau. Und das ist auch, ja, das ist wirklich präzise, aber sie zeigt halt nicht so viele Daten an wie Weather Pro. Wenn man also eine Wetter-App nutzt nutzen will, die möglichst viele Infos liefert, für denjenigen oder für diejenige ist Wild Weather nichts, meiner Meinung nach. Wenn man sich aber daran erfreuen will, dass es unter iOS einfach wunderschöne Apps gibt und in diesem Fall halt eine Wetter-App, der oder die kann meiner Meinung nach ohne Probleme die 1,99 Euro ausgeben. Das ist die App auf jeden Fall wert. Klare Kaufempfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.